Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Ja, Frank, komm, dann eröffne mal den Reigen hier. Ja, gerne eröffne ich den Reigen hier. Habt ihr es auch gesehen? Während die Ruth gerade wieder den Saal verlassen musste. Ja, egal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Backhauscast. Wir Yay. Sind hier angetreten mit 3 Brüdern. Jubel! Und genau, den Sam aus Hamburg. Moin! Live zugeschaltet. Den Klaus aus dem wunderschönen kleinen Örtchen. Ist er klein? Geretsried, das kann man noch kleines Örtchen sagen. Nee. Ja, servus. 26.000 Leute wohnen hier. Ich weiß nicht, wie klein das ist, aber auf den ersten Blick sieht es klein aus. Hallo. Also, mein Hunsheim hat gerade mal so um die 700. Ein noch kleineres Örtchen. Ja. Die Ruth ist auch wieder da. Ja. Und kann nur nicht mitsprechen. Och, das gibt sich bestimmt noch im Laufe der Zeit. Wird gleich noch kommen. Ja. Da war wohl ein Blitzschlag, habe ich gelesen. Ja, so sieht's wohl aus. Bei der Ruth im Dorf. Ein Blitzschlag für das ganze Dorf. Dorf wäre gut. Dorf? Genau genommen nur bei uns. Was genau ins Haus? Hallo Ruth. Nein, in die Telefonleitung, die ja bei uns noch eine Oberlandleitung ist, hier so örtlich gelegen. Ah. Ja, und die hat so ziemlich alles kaputt gesemmelt, was wir haben. Oh. Du ahnst es nicht. Ja. Oh. Also über Router im Keller und WLAN-Router hier oben und Media-Player und Stereoanlage. Ne, der Wäschetrockner hätte nicht an der Telefonleitung. Das oh, war Glück. Sein Vorteil. IoT. Ja, genau. Aber der Rest ist halt hin. Ja. Alles hin. Das heißt, die wirklich wichtigen Geräte wie Pommesmaschine und Geschirrspülmaschine sind alle noch in Funktion. Richtig. Dann ist ja gut. Ein Backhaus ohne Pommes, das wäre nicht auszudenken, auch wenn es ein verheiratetes Backhäuschen ist. Hygiene bleiben auch trotzdem. Genau. Ja, ja dann sind wir hier. Dann sagen wir mal Dankeschön an deinen Admin, dass der hier das noch geregelt hat, jetzt dann auf die Schnelle. Er hat wirklich alles gegeben. Ja, hat alles gegeben. Das ist sehr, sehr löblich. Das freut uns. Ja, dann sind wir eigentlich soweit für diese Runde heute komplett. Mhm. Gell? Okay. Unser Bruder in Spe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, der Gérard, der wäre heute eigentlich als Gast da gewesen. Ja, guck mal in den Chat gerade. Und ich, ja, schau du irgendwas vielleicht, so ich bin's, sagt er. Ah, oh, inkognito kommt da. Jetzt schau mal einer, guck. Jetzt mach ich mal Talk Power. Ja, unter Knipser kann ich dich ja nicht erkennen. Hallo Gérard. Ich habe den Knopf nicht gedrückt. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, doch. Ja, und wie? Moin. Jetzt habe ich gerade lang angesetzt, dich hier zu entschuldigen, aber umso besser. Schön, dass du da bist. Ja, hättet ihr vor 5 Minuten schon den Chat gelesen? Ach so. Ja, du weißt ja, sprechen und lesen und noch in der Nase bohren, dann wird's irgendwie zu viel. Da poppte gerade so ein Telegram-Fenster auf und da habe ich das erst gecheckt, Gérard. Ja, wenn man hier nicht unter dem Klarnamen drin ist, kann das ja passieren. Ja. Gut, ja, damit haben wir dann auch, vorhergesehen, laut Skript den Gast dabei, der einer der Wanderwaffeleisenbesitzer war. Sehr schön. Und du bist schon das zweite Mal da, deswegen werde ich jetzt keine große Vorstellung hier nochmal vom Zaun brechen. Wer dich nicht kennt, ist selber schuld, sag ich mal an der Stelle einfach. Also Gérard von Gérards Feld und von Geocoin Stammtisch und von der Cashfrequenz und vom Raucherbalkon und auch im normalen Leben eine coole Sau. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, klar. Ja, das ist ja selbstverständlich. Also als Waffeleisen-Gastgeber kommt man ja hier bei uns in die virtuelle Küche. Ja. Du hast das Waffeleisen ja im Mai beherbergt, im Wonnemonat sozusagen.

so, ich bin ganz dicht an der Bühne. Könnt ihr mich noch hören? Mann, ist das ein Krach hier. Ja, schauen wir mal. Oh ja, klar, Spanier. Spanische Band. Ja, jetzt kommt Knocking on Heaven's Door. Das ist ein geiler Song und den für euch in ein paar Minuten noch hier das Mikrofon reinhalten. Ja, also diese Aufnahme extra für euch. Ihr seid ja selber gerne auf der Bühne. Mehr mit Blues als mit Rock oder Rock'n'Roll oder was auch immer. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, dass ich euch bald auch mal live hören kann. Bin wieder auf dem Rückweg. Hätte jetzt stundenlang aufnehmen können. Ist heute sowieso ein bisschen länger geworden, aber ihr könnt das bestimmt ertragen, vor allem mit so einer coolen Musik da hinten. Die Band, vier Typen, in unserem Alter würde ich mal sagen, typische Jeansanzüge, der eine mit einem langen weißen Bart, zwei E-Gitarren, ein E-Bass und ein kleines Schlagzeug. Ich muss sagen, ein ziemlich gruseliges, billig klingendes Schlagzeug. Aber ansonsten, die Band ist doch vollkommen okay. Ja, das war's für heute. Die Audio-Ansichtskarte mit dem akustischen Audio-Souvenir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Christian, der Oboman. Ja, Wahnsinn. Tja. Christian, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ja, der Anfang von Knocking on Heaven's Door klang ein bisschen nach Wonderful Tonight, oder? Ja, dachte ich auch erst. Ja, habe ich so beim ersten Mal schon gedacht, huch, was kommt jetzt? Aber dann haben sie doch noch die Kurve gekriegt. Waren sie sich vielleicht auch nicht ganz einig erst? Ja, gut, die Griffe sind ja fast dieselben. Da passiert nicht viel, da brennt nichts an. Ja, da brennt nichts an. Irgendwas passt schon. Ja, nee, super, vielen, vielen Dank, Christian. Also musikalische Grüße aus Spanien. Sehr, sehr schön. Ich finde das auch immer witzig, wie dann die Songs in dem jeweiligen Flair des Landes dann klingen. Ne? Ich habe dasselbe Erlebnis mal in Italien gehabt auf dem Campingplatz. Da war auch so eine Coverband. Da klang das dann alles so ein bisschen wie Eros Ramazzotti singt Guns N' Roses. Also, da überlege ich jedes Mal, ob ich wirklich auch in Englisch singen sollte oder nicht. Wer weiß, wie das eigentlich klingt, wenn man da als Fremder hinhört. Aber gut, das nehmen wir mal so. Ja, prima. Das ist schön. Ja. Ich war richtig gerührt, dass der uns mit einer Audiopostkarte bedenkt als wirklich, Wahnsinn. Ja. Fantastisch. Und die Nummer 9 von, ich glaube, 32 Stück. Bin mir nicht ganz sicher, aber so die Ecke. Gerard, hast du es auf dem Schirm gerade, wie viel er gemacht hat, oder? Nö. Aber über 30, glaube ich, auf jeden Fall. Ich habe schon irgendwo gehört, Audio-Postkarte Nummer 32 oder irgendwas habe ich gehört, schon in einem der anderen Podcasts. Also da hat er sich wieder schwer reingekniet. Ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das jede Menge waren. Ja, das ist eine schöne Sache. Und klar, dass wir hier von unserem kleinen Backhaus-Cast auch direkt mal so ein Ding kriegen, das ist natürlich super. Sehr, sehr schön. Ja, so kann man uns eine Freude machen. Auf jeden Fall, ja. Cool. Man hätte am liebsten mitgesungen und mitgespielt und Sangria trinkend vor dieser Bühne mit ihm versackt. Ja, gut. Das wäre ja ein Projekt für nächsten Sommer mit dem Christian in Spanien mit so einem großen Eimer Sangria Knocking on Heaven's Door grölen. Mal gucken, ob sich da was machen lässt. Ich stelle mir herrlich vor. Ja. Ich schreibe das mal auf unseren Wunschzettel für nächstes Jahr. Da gibt's auch hier bei Wetten, das gab's doch immer diese Live-Show da, oder? Bei irgendwo auf oder? Ist der Gottschalk doch immer live. Eine ja, gab's doch immer live im Sommer. Dann machen wir Backhauscast live im Sommer irgendwo. In irgendeiner Arena, oder? Mit Gästen, genau. So eine Couch in irgendeiner Arena und dann setzen wir ein paar Leute drauf und stellen blöde Fragen. Ja? Gut. Würde ich sagen, bevor wir jetzt noch lange rumtun, machen wir den nächsten Punkt im Thema, wie nennt sich das immer schön, Hausmeisterei. Und wenden uns mal dem Wanderwaffeleisen zu an der Stelle, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, so für die gerade zuschalten, wie das sich mit dem Wanderwaffeleisen verhält. Für die Wanderwaffel-Newbies. Genau. Das Wanderwaffeleisen hat den Namen Wanderwaffeleisen und wurde geboren im Januar 2017. Es ist dann aufgewachsen im wunderschönen Geritzried beim Kabel Music MC und durfte dort auch schon das erste Blitzlicht der Welt erblicken, als es dann auch prompt auf Twitter einmal abgelichtet wurde. Dann begann im Ende Februar die Ausbildung oder Wanderschaft des Wanderwaffeleisens und es verbrachte den gesamten März in der Pfalz. Ich denke, es ist die Pfalz beim Planet Guy, wo es fast eine zweite Heimat gefunden hätte. Stichwort Maggi an Waffeln. Dann wurde es neu versendet und kam dann im April beim Hatti, beim Hörspitzen-Hatti an, ist dort knapp dem Tode durch die Axt entronnen und hat aber als Wiedergutmachung dann Bierwaffeln backen dürfen. Mit Augustinerbier drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe sogar. Das ist wirklich würdig gewesen, eine würdige Waffelzutat. Im Mai, haben wir eben schon kurz gesprochen, im Wonnemonat, betrat es dann die Stadt des Eierlikörs und wurde mit einem Begrüßungsfest in Gérards Welt willkommen geheißen, wo dann auch zahlreiche Waffeln mit und ohne Eierlikör. Gérard, hast du eigentlich diese Schlumpfenwaffeln gemacht? Nein, ich habe mich für das traditionelle Rezept entschieden und zwar mit Eierlikör. Ah, sehr gut. Mit Frischeierlikör, genau. Genau so. Sehr schön. Einen für den Bäcker und einen für die Waffel. So ist recht. Ja, dann im Juni ist es dann jetzt im Juni ist es zu Gast beim Vogtländer Sternekoch, der im Exil in Baden-Württemberg wohnt. Es hat dort eine Weiterbildung gemacht, also die erste Weiterbildung als Kontaktgrill für Schnitzel von und mit Ralf Meyer. Ja, dort ist es. Wir hoffen, es geht, liebes Wanderwaffeleisen, wir hoffen, es geht dir gut dort. Und du hast deine Weiterbildung auch mit Zertifikat abgeschlossen und bist bereit, jetzt weiter zu wandern. Ich hab's, wenn ich da mal kurz eingreifen darf, ich hab's mir natürlich nicht nehmen lassen, eine kleine Ode an die Waffel zu komponieren. Jetzt. Haltet euch fest, jetzt geht's los. So, ich möchte eine Waffel essen, mich gar selbst darin vergessen. Sanft und zärtlich reingebissen möchte ich sie nie mehr missen. Am liebsten eine riesengroße mit warmer Eierlikörsoße. Geformt als Herz mit kleinen Kammern möchte ich mich an sie klammern. Hübsch garniert für wenig Geld ist sie das Tollste auf der Welt. Wow, Wahnsinn! Großartig. Darauf ein Plöpp. Ja. Sehr schön. Gérard, grandios. Das bräuchte ich dann in schriftlicher Form für die Shownotes noch, dass ich das da unten dran klemmen kann. Steil wird gemacht. Ja, sehr schön. Oh, und ohne Gitarre heute. Ja, nee, das war nicht. Danke, Gérard. Danke, dass du auf die Gitarre verzichtet hast. Ja, bitte. Ich wollte dich nicht ganz vergraulen. Ja, prima. Oh, klasse. Ja. Jetzt habe ich dich, Gérard, ist das richtig? Du hast auch einen Tweet abgesetzt mit Wanderwaffeleisen innerhalb der Karenzzeit. Ja, das heißt, doch. Du bist auch wieder mit dabei, gell? Ja. Genau. Also es ist ja so, um das auch nochmal schnell zu erklären, die Spielregeln sind, irgendwann taucht bei uns ein Aufruf in der Twitter-Timeline auf, dass es wieder losgeht mit der Bewerbung. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich, das war glaube ich am Donnerstagabend, ging das los. Und ich habe heute hier auf meiner Liste alle die, die ab Donnerstag bis inklusive eben 5 Minuten vor Sendestart noch einen Tweet geschrieben haben mit Wanderwaffeleisen. Wir haben die ein oder andere Dauerbewerbung, die habe ich heute mal rausgenommen, da komme ich nämlich mit dem Würfelmesser hin. Da bin ich ganz ehrlich. Aber nicht böse sein, ihr seid dann vielleicht das nächste Mal dabei, wenn's wieder hapert hier und da. Und zwar hätten wir nämlich dieses Mal, ich lese es schnell vor, den Wiesen-Michel, den Rikscha-Andi, den Hatti, den Girard, Nerd und Krempel, Fleischentzug, den Stefan vom Ungelogen, den Obi-Wan, die Arschlochprinzessin ist auch wieder dabei, schöne Grüße, den Grillzombie und den Liebeskönig. Also die von den Namen her ist es ja eine sehr illustre Runde. Das kann ich so nicht anders sagen. Man hat ja so Bilder im Kopf, ne? Aber okay, wenn der Grillzombie mit dem Liebeskönig auf die Arschlochprinzessin trifft. Tja, ja. Ungelogen, lustig, sag ich da mal an der Stelle. Oder so. Jo, dann schreite ich mal zur Tat. Ich habe einen 12er-Würfel. Wenn die 12 fällt, müssen wir nochmal würfeln. Aha. Alles andere ist okay. So, los geht das. So, und es ist die 7 und damit geht das Wanderwaffeleisen ins Sauerland. An den Stefan vom Ungelogen oder wo Mädchen noch wilder als wie Kühe sind. Als wie Kühe. Das ja, ist ja hervorragend. Hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Stefan vom Ungelogen Podcast. Ein sehr schöner Podcast nebenbei, das Ungelogen Ding. Da kann man auch mitspielen bei denen über Twitter. Da kann man nämlich selber miträtseln, ob es gelogen oder ungelogen ist. Wer das noch nicht weiß oder noch nicht tut, könnte das machen an der Stelle. Ja, schön, ins Sauerland, dann ist es ja fast schon wieder bei dir in der Ecke, Frank, da. Oder ja, kannst ja fast schon mal vorbeifahren und mal schauen, wie es ihm geht. Mal einen Besuch abstatten, ne? Ja, würde ich meinen, oder? Ist ja dann in greifbarer Nähe. Oder es kann zum Onkel mal kommen, wenn es Heimweh hat. Ne? Zum Onkel mal. Kannst du mal hingehen. bisschen Lautstärke-Knopf, wollte ich schon sagen. Bei Backhäusern hat alles Lautstärke. Genau. Mach mal die Waffel leiser, du. Mach die Waffel leiser, die brüllt. Die sind aber dunkel. Ja, da musst du das Waffeleisen leiser stellen. Ah, alles klar. Von 5 auf 4. Ich hab schon leiser gemacht. Ja, ja. Ja. Diese Gitarristen. Ja. Und der Bassist sagt, ich habe schon gestimmt. Genau. Ja. Prima. Ja, dann kann sich die Kokosnuss ja wieder schlafen legen an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kokosnuss. Auch an den Wahlhelfer hier, Hamburg. Alles gut. Alles ja, nickt mit dem Kopf. Alles richtig. Wunderbar. Alles richtig gelaufen. Ja. Oh ja, Foto mache ich noch. Aber das, das mache ich jetzt schnell. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir noch für Themen haben, während ich hier mein Foto mache, gell? Ja, genau. Was gibt's Neues in Hamburg? Ich habe gehört, ihr hattet da wohl irgendwie jetzt Land unter. Ist das denn tatsächlich so gewesen? Oder waren das Fake News bei der Tagesschau? Nein, ganz, ganz spektakulärer Hagelsturm hier in Hamburg. Sehr sehenswert. Ich muss mal gucken. Ich habe auch Fotos gemacht. Die muss ich dem Klaus da mal schicken. Und ich habe sogar ein Video aufgenommen. Ach nee, das habe ich getwittert, glaube ich, ne? Ja, ich meine, ein Video hättest du getwittert, genau. Nee, spektakulär. Gab's denn irgendwelche Folgeschäden? Ganz konkret hier in unserer Wohnung gibt's 2 Fenster nach Norden raus, wo wir festgestellt haben, dass die nicht das tun, was Fenster tun sollten, nämlich Wasser nicht reinlassen. Da läuft jede Menge Wasser rein, wenn es da mal ordentlich vorregnet. Hier regnet's ja sonst immer nur so ein Nieselregen. Und das war ja mal richtiger Regen. Und ich war selber nicht dabei, aber hat wohl zu extremer Panik geführt, weil gleichzeitig ja großes Gewitter und Blitz und Donner und Hagel und man fühlt sich ja sicher in der Wohnung und auf einmal tritt dann Wasser durch die Fenster ein. War wohl nicht ganz so entspannt. Aber gut, da kommt jetzt ein Fensterbauer oder Zimmermann, ich kenne mich da leider nicht so aus, aber da kommt jemand, der sich da extrem gut mit auskennt und der wird da jetzt diese Fenster richten. Der Glasermeister. Ein Glasermeister. Nee, es sind die Dichtungen zum Glück nur. Also das Dichtung. Glas ist schon. Ich verstehe das auch nicht. Hier, wo das große Loch im Glas ist, kommt Wasser durch. Nee, ganz so blöde sind wir noch nicht. Bist auch nicht ganz dicht, du Fenster, ne? An der Seite, wo die Dichtung ist, da kommt Wasser durch. Nee, und ansonsten unglaublich viel Wasser auf der Straße dann noch. Das wollte gar nicht abfließen. Da konnten die Kinder dann drin Seepferdchen machen. Aber untersagt. Ah. Nicht, dass sie abgetrieben werden in die Elbe. Sonst, also uns persönlich, sonst weiter nichts widerfahren. Und ich habe auch nicht gelesen oder gehört, dass hier wirklich was Schlimmes passiert wäre. Also es war, glaube ich, einfach nur spektakulär anzusehen. Es ist, glaube ich, nichts Schlimmes passiert dabei. Ja. Das ist ganz gut. Ja, nur, umso besser, ne? Ja, nur Sachschäden. Wie, ja, denke ich mal. Ja, so wie bei der Ruth auch. Die hat ja schon gesagt, dass da irgendwie der Router... Was hattest du? Wir hatten nur 3 Blitze, 4 Donner, also es war kein Riesengewitter, es hat nur halt gereicht. Ach, das war direkt hier ein Blitz, ein Treffer. Ja, das ist bei uns so. Das sind so Tage, wo du direkt den Lottoschein ausfüllen solltest. Ach ja, der Tag war sowieso im Eimer Auto kaputt und war halt so. Das läuft aber bei euch. Bei uns läuft's Bombe. Der Schweden-Benz? Ja, nicht kaputt. Der braucht halt nur einfach Bremsen unvorhersehbarerweise. Und ach ja, das ist halt so. Ja, das ist immer ein Schreck, wenn das ein Transportmittel der Wahl ausfällt, ne? Ja, ausfallen weiß ich nicht. Das ist einfach nur dieses, ach ja, klar, die 1000 Euro liegen hier so locker rum. Die kann man da gerne mal... Ja, super, komm ich morgen vorbei. Schick's Adresse. Genau. Ja, jetzt liegen sie ja nicht mehr rum. Jetzt hat er ja neue Bremsen. Ach so, Mist. Wir haben ja auch in der Autowerkstatt rum. Ja, also Thieringhauser Straße, da liegen die jetzt. Ja, so ist das. Cashflow. Okay. Aber bei mir fließt immer nur in eine Richtung, komischerweise. Irgendwas mache ich falsch. Es fließt mir aus den Händen. Es ist doch schön, wenn das Leben im Fluss ist. Dann. Ja. Ja. Alles im Fluss. Oder im Dreisbach. Ja. Ausfluss. Ja. Das sagen die hier in Passau auch andauernd, wenn es mal gescheit regnet. Alles im Fluss. Da kommen ja 3 aufeinander. Aber die sind da sehr, gut mit. Die feiern mittlerweile immer schon. Wenn da eine neue Höchstmarke erreicht wird, dann wird erstmal direkt eine Bierbank aufgebaut. So kann man damit auch umgehen. Ja, gibt's an den Häusern in Passau gibt's auch diese, so Metermaß. Da ist immer direkt eingetragen, wie hoch es denn das letzte Mal war. Ja. Steht dann daneben auch, wo die neue Bierbank dann entstanden ist. Ja, so in die Richtung. Ja, genau. Ja. Und du durftest in deinem Garten auch ganz fleißig tätig sein. Wer, ich? Ja. Wird das Übliche halt, ne? Rasenmähen. Meine absolute Anti-Lieblingsbeschäftigung. Rasen hast du da? Was? Wie viel Rasen hast du denn? Ja, so viel, da die ins Schwitzen kommen. Ja, ja, okay, das habe ich auch wenn ich nur 3 Bahnen mähen muss. Ne? Also, das hat 3-mal den Mäher angezogen. Boah, fertig. Jetzt warte mal. Ich kann das schlecht schätzen, aber ihr wisst ungefähr, wie groß so ein Trampolin ist. Das Standardausführung Trampolin, die in jedem zweiten deutschen Garten steht, ne? Ich bin ja der Meinung, dass du durch ganz Deutschland hüpfen kannst, ohne einmal den Boden zu berühren, wenn du jedes Trampolin mitnimmst, was in den Vorgärten steht mittlerweile, ne? Wenn du mal auf Google. Nicht im Seniorendorf, ne? Seniorendorf ist blöd. Ja, da musst du einen Umweg hüpfen. Du musst eine natürliche Blockade sozusagen. Also wir haben nur Dorfeingang und Dorfausgang. Ja. Dazwischen ist nichts. Da müsst ihr stark spannen, würde ich sagen. Da musst du dir Mühe geben. Also hier bei uns, ich glaube, den Brauneckweg hoch und runter kannst du fast eigentlich durchhüpfen. Herrlich. Da kann man auf Google Maps immer schön sehen, ne? Ja, genau. Und jetzt rechnen wir mal. Ja, das steht da in der Mitte, da passen in den Garten, würde ich sagen, von diesen Standarddingern, 2, 4, 6 Stück, würde ich mal sagen, passen da rein. So, ungefähr, um eine Größenordnung zu haben, weil ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter sind, habe ich noch nie gemessen. Ja. So, oder blöd. Ich dachte, wir reden über morgen oder so. Ja, ja, wenn ich mit dem Quadbike meine Ländereien abfahre, immer abends. Oh, ich kann das Haus ja gar nicht mehr sehen, so ein Mist. Und die Kühe heimtreibe und zwei Tage später wieder heimkomme und sag, hallo Familie. Howdy. Alles in Ordnung. Der Zaun hinten muss repariert werden. Nee. Es gibt Zaun? Ja. Wir haben einen Zaun. Ich staune. Ja, wir haben auch Nachbarn. Nee, also Rasenmähen war dran und ansonsten ein bisschen hier Büsche mal schneiden. Da gab es Protest, dass die wohl zu hoch wären von Seiten des Nachbarn. Das wird dann in freundlicher Art und Weise vorgetragen. Und zwar nicht, dass man mich anspricht, sondern dass man das über den Vermieter per Brief macht. Das ist natürlich was, was mich freut. Genialer Kommunikationsweg. Anstatt mich eben kurz anzusprechen, wenn ich schon nackig und besoffen durch den Garten fall, kann man ja auch mal Hallo sagen. Aber gut, der ein oder andere hat da eine gewisse Scheu vielleicht. Hallo? Kann ja sein. Ey, hallo. Dann bin ich sehr aufnahmebereit in dem Zustand. Also mehr, als wenn das per Brief kommt. Ja. Naja, dann habe ich den halt auch kurz und klein geschnitten. Jetzt sieht zwar nicht schön aus, aber der Nachbar ist zufrieden. Oh, sehr schön. Ja, und ein Pavillon haben wir aufgebaut, mal endlich wieder. Wir hatten schon mal einen, der ist uns im Winter kaputt gegangen. Der hat das mit dem Schnee nicht so gut vertragen. Ich habe noch überlegt, ob man den wohl abbaut im Winter oder nicht. Hatte mich dann entschieden, den nicht abzubauen. Das hat dann für mich Mutter Natur übernommen. Ja, sieh mal. Die war auch viel schneller mit dem Abbau, als ich das hätte jemals machen können. So gut. Mutter kann sagen. Das. Ja, Mutter Natur. Ne? Das ist was Mütter gerne hören. Mutter Natur ist die beste Mutter. Ne? Da freuen die Mütter sich dann, sagen die immer. War das mit mir? Ist naja. Ein prima Muttertagsgedicht. Genau, ja. Habt ihr denn mittlerweile diese holographischen Schildchen, wo du mähen darfst und wo nicht? Diese superschwelligen? Nee, wir haben auch noch nicht installiert. Bäume und wir haben ab und zu Kinderspiels. Also beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch schon vertwittert. Beim letzten Mal musste leider eine Krankenschwester und ein Cowboy sein Leben lassen. Von Playmobil, der Cowboy hinterlässt ein Pferd und die Krankenschwester einen verheirateten Oberarzt. Aber ja, die war auch irreparabel beschädigt. Das ist, wenn die in so ein Meer reingeraten, du ruppelst ja drüber. Nix. Ja, das merkst du ja nicht. Ne? Bist ja froh, wenn es nichts Wichtiges war. An der Stelle. Ja, nutzt ja auch nichts. Du kannst ja fünfmal sagen, ich würde dann am Samstag den Rasen mähen. Könntet ihr mal durch den Garten gehen und wegräumen, was im Weg ist? Ja, passiert das so. Alles in allem, ja. Und einmal habe ich das Kräuterbeet mitgenommen. Das war mir aber auch nicht bewusst, dass wir Bärlauch im Garten haben. Das sieht ja auch alles gleich aus. Ja, wenn das bei uns nicht im Hochbeet wachsen würde, glaub mir, Klaus, ich würde da auch definitiv immer wegmähen. Ja, ich habe jetzt darum gebeten, doch bitte Schilder dran zu stellen, dann doch so kleine irgendwie. Oder weiß ich ja nicht. Rot-weißes Flatterband. Ja. Ja, so Biohazard. So gelb-schwarz. Hier nicht. Stopp halt. Noch 10 Meter. Ja. Noch 5. Vielleicht könnte man ja auch mit Magnetfeldern arbeiten, die dann automatisch den Motor unterbrechen, dass der gar nicht mehr läuft an der Stelle. Da muss doch technisch was gehen in 2017, oder? Dass du einfach in Ruhe vor dich hinschiebst, ohne dass du noch groß überlegen musst. Zündfunke unterbrochen wird. Ja, irgend sowas. Ja. Nee, das ist alles soweit auch ganz gut gelaufen. Jetzt war irgendwann am Donnerstag war nochmal der Gärtner nochmal da hier, der Chefgärtner, der hier ab und zu vorbeischaut, der hat dann diesen ganzen Ranz mitgenommen, was ich da von den Bäumen geruppt habe. Voll praktisch. Ja, der hat halt einen Hänger und schmeißt da drauf und fährt halt weg. Ne? Weil verbrennen, habe ich gelernt, ist jetzt auch nicht so der Brüller im Wohngebiet. Also einfach Benzin drüber und mal eine Wurst dran halten, gilt nicht als Grillen, habe ich mir von der Polizei sagen lassen. Ach so. Das gilt dann tatsächlich doch unter Gartenabfälle. Verbrenner nutzt auch die Wurst nix. Naja, gut. Da braucht man auch gar nicht groß diskutieren mit den Jungs dann und ja. Das sind die aber auch von Landkreis zu Landkreis ganz verschieden. Das ja, ich wollte ihnen dann auch noch eine Wurst anbieten. Das dürfen sie gar nicht annehmen. Das habe ich dann auch gelernt. Die bestechen sind ja wollen Dienst. Sie mich also auch. Ja, ja, also selbst eine Wurst ist schon nicht drin. Dürfen sie nicht. Das ist ja unglaublich. Könnt ja einer sehen. Naja, also wie gesagt, also gartentechnisch bin ich ganz weit vorne, bin ich aber sehr zufrieden mit meinen Leistungen. Das, also ich persönlich würde mir eine 10,0 geben an der Stelle. Auf der nach oben offenen Gartenarbeitsskala. Genau. Ja, genau. Backhausschen Gartenarbeitsskala. Ja. Ja. Ja, ich habe ja strategisch Mähen gemacht dieses Jahr. Okay, wie geht das? Ich habe abgewartet, bis es möglichst heiß war und habe den Rasen möglichst kurz geschnitten. Das Ergebnis ist jetzt so eine grünbraune Fläche, die kaum noch nachwächst. Ist herrlich. Ja, endlich versteht mich mal einer. Ja. Gerard, ich habe doch für alles Zeit, aber nicht für Rasenmähen. Und da habe ich mir jetzt mal locker, also ich habe jetzt glaube 3 Wochen nicht mehr gemäht oder so. Und das sieht echt noch manierlich aus. Es funktioniert auch so. Ja, wir können nicht mehr mähen. Wir haben jetzt Kaninchen, 2, und die müssen übers Grundstück wandern. Das dauert ein bisschen, bis sie durch sind. Sind das auch solche, die explodieren, wenn man die auf den Grill tut? Das ist auch geil. Die dauern was, bis die durch sind. Im Backofen oder? Mit dem Grundstück. Ach so. Ach so. Das heißt, die werden dann Quadratmeter für Quadratmeter versetzt. Ja, natürlich. Und deswegen dürfen wir nicht mehr mähen, weil sonst müssen die ja verhungern. Die haben wir schließlich gefunden, die können wir nicht noch durchfüttern. Also. Ach so. Ich wollte gerade sagen, bei uns im Geschäft gibt es so... Ja. So Packungen, da sind so Häschen drauf. Da kann man. Gibt auch eine Zeitung. Gibt auch eine Zeitung mit Häschen drauf, aber das ist kein Fachjournal für da. Das ist was anderes. Kinder. Ja. Nicht? Oh. Ist auch nichts zum Ausmalen drin, habe ich jetzt festgestellt. Habe ich weggeworfen. Hast du Kindern geschenkt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist im Playboy ein Kreuzworträtsel drin eigentlich? Wer hier, komm, mutig an die Front, wer weiß es? Ja, ich nicht. Du ich nicht? Ich weiß das nicht. Nee. Girard hält sich zurück. Ja. Du blättert gerade nach, Robert Fink. Genau, ich blätter gerade. Muss ich mal gucken, warte mal. Ja. Nee, satt, lieber Mann. Nee. Nee, das wird bei uns aber auch regelmäßig gemacht. Wir haben ja auch Hasen, dass die da auf die Wiese gesetzt werden, in diesen Oberteil von dem Käfig dann oder so, ne? Wahrscheinlich auch, oder, Ruth? Ja, wir haben so einen Freilauf für die, habt ihr gebastelt, mal so durchsetzen können. Ja. Und wir haben einen so einen Kandidaten dabei, der buddelt ganz gerne. Hey. Der musste alle zwei Stunden mal gucken, wie weit er ist, und dann musst du ihm das wieder zuschütten und ein Stück weitersetzen. Dann hat er Freilauf, aber. Ja, der hätte dann Freilauf, aber nicht lange, weil da kommt ja dann der Hund mit im Spiel, ne? Weil der rennt wie bekloppt im Kreis um dieses Freigehege dann immer rum. Ne? Super. Die ist, ansonsten kannst du den kaum zu weit bewegen, aber sobald die Hasen draußen sind, flippt der völlig aus. Ja. Na, ich bin ja mal gespannt, wie sich das dann darstellt, wenn wir da im Sommerfest sind in Dreisbach. Weil im Backhaus Sommerfest wird ja alles auf den Grill gelegt, was ich nicht mehr eigenständig bewegen kann. Kommt die Oma auch? Und sich nicht mit dem Vierpunkt-Rollator verteidigen kann, so. Ach so, okay, ja. Hat einer meine Gitarre gesehen? Musst du wegschließen, dann ruht rechtzeitig die Kaninchen. Ja, die bewegen sich aber. Ah, die bewegen sich. Das, ja, ja. Dann haben sie eine gute die Chance. Die haben Chancen zu überleben. Ja. Die bewegen sich. Ich glaube, die sind auch für den handelsüblichen Backhaus sowieso zu schnell, als dass die einer von uns fangen könnte. Ja, bei uns muss unsere Älteste muss die einfangen, weil die ist noch schnell genug. Die passt auch in den Stall. Ist bei uns auch so. Wir jagen halt eher mit Fallen bauen und so. Ja, wir hätten ja auch noch eine Katze, aber der ist nicht mehr schnell genug für die Kaninchen. Mit der Doppelläufigen. Badum. Kaninchen jagen mit der Doppelläufigen. Ich habe was getroffen, Schatz, aber ich weiß nicht genau was. Sam hat keinen Garten, oder? Du bist raus aus der Nummer, oder? Oh, ich bin Kleingärtner. Du bist Kleingärtner. Ach, du hast extra noch angepachtet oder was? Oder vor der Haustür auch? Nee, weit, weit weg natürlich, wie sich das gehört, damit man auch lang hinbraucht. Okay. Exakte 311 Quadratmeter der Stadt Hamburg habe ich gepachtet. 311? Aber ihr wisst, wie groß der Garten ist. Mit Hütte? Ja, natürlich, weil jeder Quadratmeter kostet. Ja, eben. Habe ich auch nachgemessen. Mit dem Geodreieck. Geil. Genau. Und da hast du eine Hütte drauf, oder was? Da habe ich eine Holzhütte draufgestellt, ja. Musste ich sogar. Bin ich verpflichtet gewesen, innerhalb von 2 Jahren irgendein Gebäude zu errichten. Also irgendein. Irgendein Gebäude. Da gibt es schon Regeln und Grenzen und so, habe ich dann auch gelernt. Das ist also eine Leuchtturm-Geschichte. Ein Leuchtturm ist nicht gestattet. Kellergeschoss. Ach so. Neuschwanstein im Maßstab 10 zu 2. 1 zu 0,5. Fertig. Ah. Fertig. Aber da bin ich auch des Öfteren am Rasenmähen. Hey. Am Rasenmähen dabei. Am Rasenmähen. Anfangs hatte ich hier so ein, so ohne Motor ein, weißt du, wo du hinten so schieben musst und der sich dann vorne dreht. Was, so eine Walze? Ja. Das super. Ist sehr aufwendig. 311 Quadratmeter, das gibt Muckis. Sehr aufwendig. Und dann vor, ich glaube, 2 Jahren zum Geburtstag hat meine Frau mir einen benzinbetriebenen Rasenmäher geschenkt. Da habe ich geweint. Da hast du geweint. Seitdem muss ich sagen, habe ich da auch richtig Spaß dran. Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich das vorher mal so manuell gemacht habe, kann ich mich halt total freuen, wenn ich da Rasenmähen darf. Und da ist dieser Benzinrasenmäher da. Das ist einfach die unendliche Freude. Der macht 96 Dezibel, das ist fast so laut wie meine Kinder, da hörst du nicht mehr so viel. Das kann er wunderbar abschalten. Hey, mit dem Ohr direkt dran, oh, endlich mal Ruhe. Oh, ist das schön ruhig hier. Das ist sehr schön. Ja. Ich musste mir meinen Rasenmäher selber kaufen, letztens. Da habe ich auch mal gesagt, es gibt ja so Sachen, die kaufst du, da freust du dich drauf, ne? Die willst genau. du gleich ausprobieren. Ich habe das Ding gekauft, habe das in die Garage geschmissen, habe die Tür zugemacht und habe gesagt, keine Lust. Und hast das insgeheim in Gitarren umgerechnet. Ja, ach, der war nicht so teuer. Ja, dann geht's ja noch. Da muss ich sagen, für so Zeug preiswert wie geht, da stehe ich auf dem Standpunkt, wenn kaputt ist, kommt fort. Ja. Das ist ja jetzt nichts, wo ich mit auf irgendeine Bühne müsste oder irgendwas. Noch nicht. Wer weiß, was noch kommt. Oh. Ja, und dann müsst ihr doch bestimmt auch, ihr müsst Gemüse anpflanzen, oder? Bei so Gärtnervereinen, ihr habt doch irgendwie bestimmt so einen Klausel drin, oder? 10 Quadratmeter müssen Möhren oder irgendwas. Ein Drittel sollte irgendwie Gemüse und Obst haben wir auch. Hm? Nee, das machen wir auch. Ja. Das ist aber auch in der Tat für die Kinder eine ganz tolle Sache, dass die da so ein bisschen sehen, wie das so passiert. Diese haben wir Kartoffeln gemacht. Da freuen die sich wirklich. Und das wird natürlich immer alles nix. Ne? Ist ja auch klar. Aber der Spaß dabei und alle freuen sich so drauf. Und dann, ja, und guck mal. Und dann fahren wir jetzt in den Supermarkt und kaufen nochmal Kohlrabi. Kauft die Kohlrabi und schmeißt die in den Garten, damit ihr dann sagen könnt, guck mal. Haben wir wirklich besprochen, ob wir es machen, aber wir haben entschieden, nee, wir stehen dazu, die Kinder können ruhig wissen, dass wir auf dem Gebiet wirklich gar nichts drauf haben. Es tut der Autorität bisher noch keinen Abriss, aber vielleicht war die auch vorher nicht so gegeben, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. So, das ist ein Sack Pommes ins Blumenbeet schütten. Ach, guck mal, Kinder. Guck, ich habe den Pommesbaum gepflanzt. Fertig. Und daneben wächst der Nuggets, die Nuggets-Staude. Die Nuggets-Staude. Die muss man füttern. Oh nee, dann ist ja auch so ein Elend, wenn du Hühner hast und dann willst du die essen. Das ist ja unmenschlich. Die den Kopf kürzer machen. Ich habe hier eine Nachbarin, die kriegt das hin. Ne? Das ist, also übrigens die Sammelbestellerin, die schafft das. Die nimmt sich dann so ein Hackebeil und tschack, und dann kann das Huhn dann in Kürze verzehrt werden. Aber ich könnte das nicht. Ich kaufe das lieber alles, wenn das tiefgefroren ist und möglichst nicht mehr nach Huhn aussieht. Nee, das könnte ich auch nicht. Ich weiß, mein Opa, der hat das früher auch immer gemacht. Der hat das mit Gänsen gemacht und die flattern ja dann auch noch eine Zeit lang rum, ne? Das war für mich als 6-Jähriger echt schockierend, wenn man so sieht, wie so eine Gans so einen Kopf abgehauen wird und die flattert noch. Ich weiß nicht, ob das ein 6-Jähriger unbedingt sehen sollte schon, aber ist egal. Vor allen Dingen, jetzt muss ich mal überlegen, nee, die Kinder hören das ja nicht. Die erzählen dann ihren Kindern immer, dass die Hühner weggeflogen wären. Und dann, und dann liegen die dann, sind die, dann werden die weiterverarbeitet. Ja, so sind auch so Lebenslügen, ne? Ja, das ist wie wenn das Kaninchen weg ist, ne? Ja. Dann genau. Wird immer gesagt, heute hier mit Hühnchen, aber eigentlich. ja. Das ist in den Wald gegangen und hat jetzt da eine eigene Kaninchenfamilie. Ja. Kind, ess auf! Genau. Das wohnt jetzt im Hühnchenhimmel. Oh. Ey, Alter, hast du so noch alle im Rappes oder was? Was? Hühnchenhimmel. Hühnchenhimmel. Wienerwald heißt meinst das. Du? Genau. Ah. Oh Mann. Nee, wir bauen hier nichts an bei uns im Garten. Da wächst nichts. Wir haben das dies Jahr wieder versucht mit dem Ergebnis, dass die Nacktschnecken sich gefreut haben. Da ist in, ich glaube, da war eben überlegen, also von den Kohlraben hat es nichts überlebt. Es wächst noch Lauch, den mögen Nacktschnecken offensichtlich nicht. Und es wächst noch eine Erdbeerenpflanze. Ansonsten ist dieses Hochbeet leer. Ich habe letztens ein Foto von Girards Hochbeet gesehen und habe gedacht, schön. So hätte das auch werden können. Es ist auch nur geworden, weil es meine Frau gemacht hat. Ja. Oh, nee, aber bei uns, das war. Und der Fehler war, glaube ich, wir haben so Hochbeeterde gekauft und da haben wir uns die Schnecken importiert. Im restlichen Garten sind keine. Also die sind nur in dem Hochbeet. Ja. Ganz merkwürdig ist das. Versteht kein Mensch. Da gibt's ja die verschiedenen Ansätze, was du machst mit den Schnecken. Da gibt's auch so Bierfallen oder was, ne? Ja. Da irgendwie, das kannst du hier bei uns nicht machen, weil dann hast du die ganze Dorfjugend im Garten. Ja, geil. Hey! Aus der Rabatte, Junge! Ja, hier hieß es dann, man müsste Kaffeesatz dahin machen. Und als ich dann meinte, dann bin ich aber mal gespannt, wie das alles schmeckt, wenn das konsequent mit Kaffeesatz auch noch gedüngt wird. Mhm. Da, seitdem wird das auch nicht mehr gemacht. Dann wird kein Thema. Jetzt hau ich einen Backhaus Insider raus hier. Und ich hab gesagt, ohne Salz. Das mit dem Kaffeesatz ist aber wirklich kein Problem. Das machen wir bei uns auch. Das schmeckt nicht durch. Nein, schmeckt definitiv nicht durch. Also zumindest bei Kohlrabis und Tomaten und so ein Gedöns schmecken wir das nicht durch. Also. Ja, cool. Na, da können wir ja weitermachen damit. Ich hatte gedacht, ich hätte endlich mal das Argument, dass nicht tagelang der Kaffeesatz in der Küche gesammelt wird. Aber liebe Kinder, wenn ihr das hört, vergesst es direkt wieder. Kaffeesatz ist bäh. Das Internet hat auch nicht immer recht. Nein. Hört nicht, was die Leute euch da erzählen. Ah, ein Moment der Stille. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, klar. Hatte ich um Pfingsten rum, einen Moment der Stille, nach Pfingsten. Da habe ich die kompletten zwei Tage nach Pfingsten, sobald ich zu Hause war, ich meine, das war auch nicht familienfreundlich, das gebe ich ja zu, aber sobald ich zu Hause war, habe ich die Stöpsel in die Ohren getan und habe mir das Hörbuch vom Gofi Müller angehört, Tim Tom Guerilla. Also quasi eine Folge in einem Rutsch durch. Das wurde dann auch noch pünktlich fertig. Also der hat quasi, das war so eine Art Wettlauf. Was passiert eher? Komme ich eher an der letzten Folge an oder spricht er die noch rein? Das hat genau gepasst. Und ich bin echt begeistert. Also ganz klasse Hörbuch. Ist wirklich zu empfehlen, da reinzuhören. Ja. Ich hab dann tatsächlich das Buch bestellt. Löblich. Ja, der muss ja den Herrn Müller auch unterstützen, ne? Wobei ich ja nie weiß, was der da nun wirklich von hat, wenn man dann das Buch bestellt. Aber ja, die Ronja hat das schon durch und die Anja ist jetzt dran. Hm. Und ja, also hier, das wird hier gelesen in Hunsheim. Das ist also wirklich auch zu empfehlen. Sollte man mal auf dem Podcatcher sich holen und mal durchhören. Ganz tolle Story. Super erzählt. Ja. Wirklich toll. Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir die Kindle Edition besorgt, da zum Nachlesen noch und ja, ich meine, für das es gibt es ja nicht als Hörbuch zu kaufen. Der Podcast ist genau. Eigentlich umsonst. Und das ist tatsächlich mal was, wo ich dann beim Herrn Müller mal auf den PayPal-Button da gedrückt habe. Korrekt. Und habe ihm da so ein paar Euronen rübergeschoben, weil das ist so nett gemacht, das hätte ich mir auch als Hörbuch gekauft. Das ist richtig, richtig gut. Richtig gute Sache, ja. Und er hat das wirklich auch toll eingesprochen, jetzt nicht so, und dann gingen sie, ne? Sondern so richtig, richtig gut. Mit Schmackes, also richtig klasse. Ja. Und diese Band hat es ja wohl wirklich gegeben, das ist ja auch noch so ein Witz an der Geschichte, wenn man ein bisschen auf der Homepage, und der Goofy Müller macht ja immer noch Musik, also der gibt es auf, sogar auf Amazon Prime für, also Amazon Musik für, in Anführungsstrichen umsonst, wenn man da Mitglied ist, gibt es ein Album von ihm, ja. Also das ist gerade mal klasse. Ja, aber autobiografisch ist das halt nicht. Denke ich mal. Nein, das ist natürlich mehr Geschichte, aber einfach gut gemacht. Ja, genau. Das ist klasse. Und wo ich mich auch jeden Montag drauf freue, ist der Offenbartcast. Der Simon und der Lukas, also hier zwei Theologiestudenten, die sich dann übers Markus-Evangelium auch mal gerne fetzen. Ich finde das herrlich. Ich finde das richtig, richtig gut. Und ja, freue ich mich jeden Montag drauf, die zu hören. Ja. Das kann ich ja gerne mal dann hier verlinken, da in diesen sogenannten Show Notes. Genau, ja, sehr, sehr gern. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also die beiden Jungs, die machen da echt einen tollen Job. Das ist total lebendig und das macht einfach Spaß. Ja, denke also für jemanden, der da keine Berührungsängste hat, auch mit diesem Thema, da kann man auf jeden Fall gut reinhören. Also da ist nicht ganz so streng. Ja, ist halt nicht vorne Ganzel, sondern da sind zwei Jungs, die das auch mal sich gerne mal kritisch angucken. Und da, ich finde das super, wie die das machen. Da macht richtig Spaß. Tja, da haben wir ja gleich hier schon die Abteilung Podcast-Dinge schon durch. Das ist super. Möchte noch eine Empfehlung aussprechen? Ich weiß gar nicht. Sam, hörst du eigentlich Podcast noch irgendwas nebenher? Hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Ich höre den Tim Pritloff. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der macht das Chaosradio. Ja, der macht unter anderem das Chaosradio. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten habe ich da höre ich wenig. Den höre ich gern und auch regelmäßig, aber bisher sonst weiter nichts. Ja, Pritloff ist ja hier, das ist ja quasi der Vorreiter für diese ganze Podcast-Geschichte in Deutschland. Der hat ja da einiges bewegt, dass man das, was wir jetzt machen, so machen können, wie wir es machen, ne? Also auch diese ganze Podlove-Player und hast du nicht gesehen, um so Sachen zu veröffentlichen, da ist er ja ganz Vorreiter. Da gibt viele Menschen, die da sehr, sehr dankbar sind an der Stelle, ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, das ist einfach ein tolles Medium. Und ich werde auch einen Podcast, das war Anfang des Jahres, lief da, Oma erzählt, wo Senioren interviewt wurden, wie haben sie den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt und warum sie der Meinung sind, dass sowas nicht wieder passieren sollte in Deutschland. Und das kannst du nehmen und in einen Pflegeunterricht reinschmeißen, dass die Leute, das sind ja so kurze Episoden, einfach in der Gruppe hören lassen und dann sich damit beschäftigen lassen. Ich finde da sowas genial. Also sowas macht richtig Spaß. Ja, das ist natürlich cool, ne, wenn du das gleich so als Material nutzen kannst. Mhm. Das ist ja super. Ja, also was mir gerade noch einfällt, in der letzten Folge war es ja so, also von uns jetzt, dass ihr ja kurz davor wart, eigentlich auf den Kirchentag zu fahren mit der Musik. Mhm. Jetzt frag ich mal nach. Einen Reisebericht haben wir ja schon von dir bekommen, den habe ich ja im Labor was auch immer. Jetzt haben wir den Sam ja auch hier. Da bin ich ja mal gespannt, ob ihr zwei noch eine schöne Geschichte dabei habt. Und ja, haut doch mal rein, wie war's denn? Ich wäre ja gern mit, aber ich ging ja nicht. Oh ja, wie war das? Anstrengend war das in erster Linie. Ja. Wegen der ganzen Fahrerei, oder? Ja, die Fahrerei. Ihr seid ja quer durch die Welt da. Ja, also wir sind ja einmal quer durch, genau. Und okay, das ich meine, ich fand, das ging noch jetzt vom Fahren insofern, als dass wir ja ohne Stau angekommen sind. Spaßig war dann, wo wir nach Leipzig rein wollten, und das Hotel war ja so 7 Kilometer außerhalb, und dann die Dame an der Rezeption gefragt haben, wie kommen wir denn jetzt nach Leipzig rein, und wir wollen nicht mit den eigenen Autos fahren. Dann sagte die, ja, dann gehen sie da um den Mediamarkt rumherum und dahinter ist eine Haltestelle und da können sie dann fahren. Wie lange sind wir um den Mediamarkt drumherum gegangen, Sam? Oh, gefühlt eine Stunde ungefähr. Der nahm überhaupt kein Ende. Das war, weißt du, so als, ich sag mal, so Junge vom Dorf, ne, denkst du, Mediamarkt so 40 mal 60 Meter. Und das war ein Riesenteil. Und wir hatten echt Mühe, diese Straßenbahnabfahrt zu finden. Und bis wir dann mal glücklich in der Straba saßen. Und dann ist es ja so, wir sind noch nicht besonders firm im Benutzen des öffentlichen Personennahverkehrs, bis man dann mal noch verstanden hatte, welche Karte ziehst du und in welche Linie steigst du ein. Also das war witzig, bis wir dann in Leipzig drin waren. Ja, und dann Leipzig, diese riesengroße Bühne und diese Riesenfläche zu sehen, wo wir dann an dem nächsten Tag spielen sollten, das war schon... Ja, wie soll ich denn sagen? Also, da habe ich schon Respekt gehabt, muss ich schon sagen. Ja, definitiv. Ja, mannshohe Subwoofer habe ich gesehen auf dem Foto. Ja, also der Jürgen hat die 18er gezählt. Ich glaube, der hat 42 18 Zoll Lautsprecher gezählt, die da an der Bühne standen. Die Bühne stand nochmal in Leipzig an einem anderen Ort auf dem Markt. Und auch in so einer großen Fläche. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, und dann waren diese Veranstaltungen so scheiße besucht, dass man echt, und ich habe ja auch noch ein Feedback von woanders her, dass diese Kirchentag auf dem Weg Veranstaltungen so schlecht besucht waren. Also das Geld hätte die Kirche lieber genommen und bei Brot für die Welt investiert. Also was da an Material und an Personal und an Security die Knete hätten sie besser woanders hingetan, da war rausgeschmissen Geld. Dagegen war dann diese Veranstaltung in Klingenthal an der Skispruchschanze im Vogtland, lieben Gruß an den Ralf Meyer an der Stelle. Das war genial, weil das war alles was einfacher gehalten, aber da waren die Leute da, da waren die Stimmungen da. Da stimmte dann einfach alles. Ja, und wir haben im Fünfbettzimmer übernachtet, Sam. mit vier Leuten, also nicht nur Frank und ich. Ja. Mit vier Leuten im Fünfbettzimmer. Mit vier Leuten, die ihr kanntet, oder ihr zwei und zwei Fremden, oder? Ja, man lernt sich ja kennen dann bei Duschen und so. Nee, mit dem Hansi Werner und dem Nett. Okay, da geht's ja noch. Aber ich sag mal so viel, das schafft schon Atmosphäre. Sagen wir mal Atmosphäre, ja. In so einer kleinen Bude. Zum Glück gibt es auch dort Gerstensaft, sodass die Einschlafphase relativ zügig und kurz war. Ja, das stelle ich mir auch spannend vor. Ja, es hatte so einen Jugendherbergscharakter dann, letzten Endes, ja. Aber klasse Frühstück, ne? Ja. Alles, was recht ist. Da kommt man nicht meckern. Nee, die Veranstaltung war top. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, dann ist ja schön, dass das die zweite dann war von dem Wochenende. Ja, umgekehrt wäre doof gewesen, ja. Ja. Weil das mag ich auch. Also wenn das letzte Konzert bei so einer, wenn du mal so eine Reihe oder ne, mehrere hintereinander hast, das letzte muss eigentlich gut sein. Dann passt. Also dann sonst ist das ist schäbig, wenn du dann beim letzten noch irgendwie da abkackst und dann ist das irgendwie so, dann ist die ganze Veranstaltung irgendwie dann schlecht. Das ist fast wie beim Konzert selber auch. Du musst eigentlich nur das erste und das letzte Lied gut spielen. Genau, dazwischen. Ach so. Ja. Wenn es ganz ehrlich siehst und so wie es manchmal ist. musst eigentlich nur den Anfang und dann sind die Leute dabei und am Ende schauen, dass du noch ein schönes zum Schluss noch im Petto hast und dann passt das in der Regel eigentlich. Nee. Dazwischen kannst du auch mal so ein, sag ich mal, so eine Abturn-Nummer mal auch mal reinschieben, weil jetzt keine andere hast, das fällt dann nicht so auf, als wenn du die zum Schluss spielst, ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Knuckle on Heaven's Door oder so. Hatten wir heute schon, ja, ich weiß. Mit dem Link von Wonderful Tonight. Ja. Ja. Da ist noch drüber nachzudenken. Der Gitarrist hatte anderes im Sinn, wie es scheint. Ja. Wir spielen das Clapton-Stück. Aha. Ist ja keine FD. Leila. Das Klettenstück. Das Klettenstück, genau. Das oder das? Das oder das. Ja. Ruth, wann hast du das letzte Mal in einem Vier-Mann-Zimmer übernachtet? Ich übernachte immer in Vier-Mann-Zimmern. Jede Nacht. Jede Nacht. Nee, wir haben tatsächlich auf unserer Hochzeitsreise mal in einem Zehn-Bett-Zimmer geschlafen. Oh, das ist ja auch spannend. Das war auch ganz schön, ja. Es waren zum Glück nur zwei bekloppte Franzosen mit drin, aber waren auch Etagenbetten, also war auch ganz schön. Auf der Hochzeitsreise? Ja, ja. Da, wir wussten nicht, dass in Südafrika an dem Tag ein Feiertag war und wir hatten nicht mehr so viel Geld dabei. Da mussten wir halt was Billiges nehmen. Ja. Günstig. Was Günstiges. Billig so günstig war das jetzt nicht, aber... Wenn sich das Günstige auch noch als billig rausstellt, dann ist es ja echt Und, ach ja, und Bad dann über den Hof oder über den Flur wahrscheinlich? Nee, oder das Zimmer oder? Hatte ein Bad mit mehreren Toilettenkabinen und einer Dusche, glaube ich. Ich habe die Erinnerung so ein bisschen verdrängt, ist ja schon 10 Jahre her, aber... Ja. Hab ich verdrängt. Mit welchem Getränk verdrängt man denn diese Erinnerung? Naja. Irgendein Bier wird es auch in Südafrika geben, ganz bestimmt. Ja, gibt's auch, glaube ich. Ich habe mal noch eine Frage an die Kreativabteilung hier, dieses Podcasts. Genial. Oh, jetzt... Sam? Wir zwei machen Sam? Uns jetzt mal warm. Sam? Warte, der Sam kommt erst hinter den Schreibtisch hervor. Was ist denn los? News on left channel. Away from keyboard. I just dropped my microphone. Ja. Halt mal mein Bier. Ja. Wir haben ja so ein temporäres Logo für unseren Backhauscast. Das ist, glaube ich, ein Zoom H1, das auf dem Schreibtisch liegt. Ja. Und ich ich wollte mal fragen, habt ihr eine Idee für ein Logo oder sollen wir das mal ganz gewitzt anstellen? Wir rufen einfach mal unsere Hörer auf, uns ein Logo zu entwickeln. Und das Lustigste nehmen wir dann. Da würde ich von der Kreativabteilung her sagen, ich habe meine Kreativität mit diesem wunderschönen Foto von meinem Zoom H1 zu 100, wenn nicht sogar zu 105% ausgeschöpft. Dem Raum noch Kreativität entzogen, um Gottes Willen. Ja, genau. Habe ich nämlich aus dem Paralleluniversum habe ich noch was abgezapft, dass ich auf die 105 komme. Ne? Da rennt jetzt einer rum und hat das Foto nur in Schwarz-Weiß. Ja, aber, und weiß nicht warum. Und sucht händeringend, wo die Farbe hin ist. Gerne. Also da bin ich, also das kann ich, also Photoshop, da ist überhaupt nicht meine Welt. Da bin ich blank, hätte ich jetzt mal so gesagt. Also, ja, wenn da einer eine Idee oder einen Vorschlag hat, sehr, sehr gerne. Ja, die Sache ist ja, wir sind ja eher musikalisch kreativ, falls überhaupt. Ja, wenn dann irgendwas mit Audio zusammenstöpseln, das schon eher, ja. Genau, das können wir. Und ja, vielleicht machen wir einfach an der Stelle einen Aufruf, wer Lust hat und eine Idee hat, ein Logo mal für den Backhauscast zu entwerfen, schickt es doch gerne mal zu. Ja. An die, an welche Adresse? An die Backhauscast@gmail.com. Genau. Wäre eine Adresse, die funktioniert. Die nehmen wir auch direkt. Ja. Und dann, oder kann man das auch per Twitter machen? Weiß ich gar nicht genau. Ja, man kann natürlich auch per Twitter einfach einen Link auf irgendein Dropbox-Dingen oder irgendwas schicken. Da kommen wir schon zusammen dann, wenn es soweit ist, denke genau. ich mal. Und dann hätten wir da einen Riesenspaß dran, mal zu gucken, was ihr so vorschlagt. Und ja, dann können wir das garantiert im nächsten Backhauscast mal uns vornehmen als Thema. Das ist eine schöne Idee. Könnte man ja fast sagen, sage ich jetzt mal so aus dem hohlen Bauch, wenn da mehr wie eins kommt, dann kann man ja auch die Leute auswählen lassen, was das dann sein soll am Ende. Da müssen wir das nämlich nicht entscheiden. Das ist auch ein, das klingt nach einem ja, ganz klingt, coolen Plan. Ja, genau. Ja, ich meine, was unsere künstlerischen Fähigkeiten betrifft, das sieht man sehr schön in der letzten Folge, da habe ich ja ein Foto von deinem handgeschriebenen Skript abgebildet, da sind ja auch Bilder drauf. Ja, da habe ich mich schon verausgabt. Ja, ja, also alles, was ein Tick besser ist wie das, ist schon fast im Lostopf drin an der Stelle. Oh, nee, nö. Ja, schau mal, ob da was kommt. Genau. Also, nur falls da nichts kommt, dann behalten wir natürlich das, was du da hingebungsvoll uns gemacht hast. Ja, das ist ein. Das musst du erstmal das Zittern wegkriegen, dass du die Kamera halten kannst. Das ist jetzt auch nicht alles so mal eben gemacht. Ja, eben, ich wollte das jetzt auch nicht gering schätzen. Da brauchst auch schon eine gewisse Vorbereitung für. Ach ja, apropos Vorbereitung, ich sag mal Prost. Ja, genau. Wieso geht jetzt schon wieder diese komische Musik an? Ist etwa schon wieder Night of the Pots? Oh Mann, da sind ja noch ein paar Plätze frei, so vormittags. Dann sollten sich vielleicht noch ein paar Leute da eintragen. Das wäre mal eine Idee. Ich meine, was sollte man an einem 22. Juli im Jahre 2017 noch anderes vorhaben, als bei der Night of the Pots teilzunehmen? Egal ob als Hörer oder als Podcaster. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt auch ihr und werdet Teil von Night of the Pots. Mehr dazu auf raucherbalkon.de. Gut, ja, eine Sache hätte ich noch hier. Und zwar Sommerpause. Wie schaut denn das aus bei euch? Mit Ferien. Ist irgendjemand länger weg? Müssen wir da irgendwas beachten oder schaffen wir das irgendwie zwischendurch? Im Juli. Ich hatte Nordrhein-Westfalen hat jetzt im Juli, oder? Ferien. Genau. Am 14. Wir starten quasi ab dem 14. Am 14. Ja. Und dann geht das irgendwie bis zum wievielten August, ist auch egal. Am 30. 29. 30. müssen die wieder in die Schule. Ah, okay. Gut, der Sam hat gesagt, ihm ist wurscht, er hat noch keine, ihr wart schon im Urlaub, gell? Wir waren schon fort, ja. Okay. Ja, bei uns ist er erst im August. Wir sind auch erst im August im Urlaub. Ja. Mhm. Also was den Juli angeht, das kriegen wir hin. Also am 30. zum Beispiel wäre das problemlos. Am 23. da weiß ich nicht, das ist der Tag nach der Night of the Pots. Ist vielleicht anstrengend. Das wird vielleicht ein bisschen viel. Ja. Ja. Aber so da, dass wir, was weiß ich, wieder den letzten Sonntag in dem Monat nehmen. Ja, Night of the Pots, da sagst du ein wahres Wort. Ja. Ich werde mal ganz superschwellig mal hier wahrscheinlich eher am Ende jetzt dann dieses Podcast noch einen Jingle einspielen, der uns da erreicht hat, der noch ein bisschen erklärt, was ist Night of the Pots, wann geht's los, kann ich aber in zwei Sätzen kurz machen. 22.07. ist wieder Night of the Pots. Alles weiter gibt's auf www.raucherbalkon.de. Ja, das wäre gut, wenn sich noch der ein oder andere findet. Haben noch Platz. Jede Menge. Gerade vormittags. Ansonsten fangen wir später an, haben wir schon gesagt. Habe ich mich mit Hatti schon verständigt. Dann fangen wir erst mittags an. Das macht ja keinen Sinn, 3,5 Stunden rosa Rauschen auf dem Teamspeak aufzunehmen. Den 3,5 Stunden den Pantomime-Podcast zu Gast zu haben. Ja, genau. Das wäre auch großartig. Ansonsten würde ich sagen, Sommerferien, denkt dran, nehmt die Butterbrotdosen aus den Schulturnistern von den Kindern und die Socken aus dem Sportranzen. Es rächt sich sonst am ersten Schultag, beziehungsweise am Abend vor dem ersten Schultag. Ja, allen, die dann Ferien machen, wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Sommer, schöne Ferien. Ja, wir hören uns nächsten Monat und dann hoffentlich hier nochmal auch die Einladung an den Ralf Meyer, uns dann besuchen zu kommen als Ex-Gastgeber von unserem Waffeleisen. Mal schauen, ob er Zeit und Lust hat und ob wir ihn dann hören und zu seinen Projekten auch mal ein bisschen befragen können. Der macht ja einiges. Das würden wir aber dann in der Folge machen, wenn er denn dabei ist. Also hier die Einladung, Ralf. Herzlich willkommen an unserem Küchentisch. Und ich sag mal an der Stelle danke an die Ruth fürs Vorbeikommen heute. Gerne. Sehr schön. Danke an den Sam nach Hamburg. Und danke an den Frank. Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Dann sagen wir Tschüss.